ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen, Barakallahu fikum. Ich rede jetzt mal auf Arabisch, dann auf Deutsch. درسنا باللغتين العربية والألمانية، ونكمل اليوم في كتاب الصلاة من سبل السلام شرح بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى الباب العاشر، باب والمعاتي والإمامة، ووصلنا إلى الحديث رقم 364 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وكذلك الحديث رقم 3 وله وعن أبي سعيد البخاري وقال: إذن الحديث من الصحابة رواياته، ولابن عمر هذه الرواية وفيها 25 درجة ولا منافع. عمر لما تقول درجة أولى 25 درجة، هو عنده 27، نتكلم في هذا الأمر وقف للقريب من المسجد، وقالوا ال 27 لمن صلى المسجد وال 25 لمن صلى جنب المسجد، والأمر واحد. أما صلاة الجماعة التي يجتمع فيها أكثر من اثنين، وصلاة الفذ هي صلاة الواحد، صلاة الواحد. وهذا الحديث فيه حث على الجماعة ودليل على عدم الوجوب. لبعض أهل العلم أخذوا هذا الحديث دليل على عدم الوجوب، ولكن قال جماعة من أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة على الأفراد على العين، على عين الرجل، على النساء والأطفال ليست واجبة، وإنما واجبة على الرجال. واستدلوا بأحاديث فنذكرها إن شاء الله. إذن هناك خلاف بالنسبة لصلاة الجماعة بين أهل العلم، منهم من يرى أن صلاة الجماعة واجبة، ومنهم من يرى أن صلاة الجماعة واجبة على العين، يعني فرض عين، يعني كل واحد يجب أن يأتي إلى صلاة الجماعة، ومنهم من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخر، ومنهم من يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة مستحبة وليست واجبة. ولكن الصحيح أن صلاة الجماعة على الرجال واجبة لأحاديث ولآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما كون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فهذا أكيد، بسبعة وعشرين درجة. أهل العلم تكلموا حول هذا الكلام، ما معنى أن الصلاة أفضل بسبعة وعشرين درجة؟ قالوا الأفضلية هنا لأنه يسمع الأذان، لأنه يسمع الإقامة، لأنه يدخل المسجد وتصلي عليه الملائكة، لأنه يحضر دعوة المسلمين، لأنه يقف مع المسلمين في الصف وهذا فيه أجر، لأنه يسمع قراءة الإمام وهذا فيه أجر، وغير ذلك من الأمور عدها كلها ابن حجر في لماذا أن صلاة الفذ بجماعة أفضل بخمسة وعشرين. Zum zehnten Kapitel von dem Buch des Gebetes von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Die Erklärung von Bulugh al-Maram. Subul al-Salam ist von al-San'ani, rahimahullah ta'ala. Bulugh al-Maram ist von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Und wir versuchen, die Hadithe, die da drin sind, wie wir immer das gemacht haben, weiter zu erklären. Und wir sind in dem 10. Kapitel. Das 10. Kapitel ist Salatul Jama'a, Gemeinschaftsgebet oder Gebet in Gemeinschaft, wal Imama, das wird, und Vorbetung. Das wird die Vorbetungsregeln, Vorbeter und so weiter. Und Salatul Jama'a, Gemeinschaftsgebet. Und wir waren bei Hadith 364. Bei Hadith 364. Abdullah ibn Umar, Radwallah alayhima, überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet in Gemeinschaft ist besser, man kann auch das hier richtiger übersetzen, das Gebet in Gemeinschaftsgebet ist besser 27 Mal oder 27 Stufen, 27 Teile als das Gebet von einzelnen Personen. Das wird das Gebet in Gemeinschaft ist besser 27 Mal. In einer anderen Überlieferung von Abu Huraira, der sagte, mit 25 Mal. Und bei Al-Bukhari, auch das war Al-Bukhari Muslim, bei Al-Bukhari von Abi Sa'id, radhiyallahu alayhi wa Sa'id al-Khudri, auch Al-Khudri, dass der Prophet Muhammad s.a.w. das Gleiche gesagt hat. Das wird das Gebet in Gemeinschaft ist besser 25 Mal und in anderen Überlieferungen 27 Mal als das Gebet von Einzelpersonen. Und natürlich hier 25 und 27, es ist kein Problem. Weil hier, das ist nicht bezüglich der Male, das wird ob einmal oder 27 Mal. Aber das hängt davon ab von Ajr. Das bedeutet, das hängt davon ab von Lohn. Und der Lohn von Gemeinschaftsgebet ist besser als der Lohn von den einzelnen Personen, wenn sie beten. Und natürlich die Gelehrten, die haben diskutiert. Ich meine, was bedeutet hier in einer Überlieferung 27, in einer Überlieferung 25? Manche haben gesagt, ja, für diejenigen, die in der Moschee beten, die bekommen 27 Mal als Einzel. Das heißt, wenn du Einzel betest, 27 Mal, das ist wie ein Gebet in der Moschee. Die anderen, und die 25, da hat man gesagt, ja, das ist, wenn man in Gemeinschaft betet, aber nicht in der Moschee. Andere haben gesagt, 27 für diejenigen, die weit sind. Und 25, diejenigen, die nah sind. Auf jeden Fall, die haben viele, sage ich jetzt, Begründungen oder Weisheiten erklärt, aber die sind ohne Beweise in diesem Zusammenhang. Aber für uns ist wichtig, dass man versteht, 27 mal, 27 Stufen, 27 sozusagen Rang ist Gemeinschaftsgebet besser als Einzelgebet. Aus diesem Hadith, der Prophet sagte, das ist besser. Da kann man verstehen, dass Gemeinschaftsgebet für die Männer nicht Pflicht ist. Man könnte sowas verstehen. Und deshalb haben manche Gelehrten gesagt, dass Gemeinschaftsgebet ist nicht Pflicht. Andere haben gesagt, doch, das ist Pflicht. Und sie haben natürlich Beweise aus Koran und Sunna geholt, dass Gemeinschaftsgebet Pflicht ist für die Männer, wenn sie natürlich unentschuldigt sind. Aber wenn sie Entschuldigung haben, dann ist es anders. Und die Gelehrten diesbezüglich haben verschiedene Aussagen oder verschiedene Ansichten. Manche Gelehrten sagen, Gemeinschaftsgebet ist Pflicht für jeden Mann. Ist Pflicht für jeden Mann, das wird Männer, nicht Frauen. Andere sagen, das ist nicht Pflicht für jeden Mann, sondern das ist Pflicht für Gemeinschaft. Das wird, wenn eine Gruppe Gemeinschaftsgebet verrichtet, dann brauchen die anderen nicht. Andere Gelehrten haben die Ansicht, die haben gesagt, Salat al-Jama'a ist weder Pflicht für die Person, die einzelnen Personen, noch für die Gemeinschaft, sondern das ist eine beliebte oder eine empfehlenswerte Handlung. Wenn du schaffen kannst, dann gut, wenn nicht, dann ist nicht ist kein Problem. Aber eigentlich die richtige Ansicht ist, Salat al-Jama'a, Gemeinschaftsgebet, ist Pflichtgebet. Das heißt, du bist verpflichtet, wenn du nicht entschuldigt bist, in der Gemeinschaft zu beten, als Mann. Als Frau sowieso, für die Frauen ist Jama'a-Gebet nicht Pflicht. Wallahu ta'ala ala. Die Beweise dafür kommen, und wie ich schon erzählt habe, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich zähle erstmal die auf Arabisch, dann auf Deutsch. Inshallah. Al-Hadith al-Awwal alladhi istadalla bihi al-Qa'ilun biwujubi Salat al-Jama'a هو حديث أبي هريرة رضي الله عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ في البخاري. إذن الحديث الأول الذي استدل به أهل العلم القائلون أو القائلين بوجوب صلاة الجماعة هو هذا الحديث والذي نفسي بيده يعني في ملكي وتحت تصرفه لقد هممت يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الأمر وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده أي بالله أقسم لبيان عظم شأن ما يذكره لما يبدأ بالقسم يأتي بعده كلام عظيم يأتي بعده كلام عظيم فهذا للبيان وزجرا عن ترك الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب يعني يجمع حاطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يؤذن إلى الصلاة حتى يسمع الناس ثم آمر رجلا فيأم الناس يعني يصبح هو إمام ثم أخالف يعني خالف إلى فلان أي أتاه يعني أتيهم أذهب إليهم لمن؟ إلى رجال لا يشهدون انتبه لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون الجماعة لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم حرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم عليهم وأما قل هو الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أن يجد يعني العرق العرق عفوا هو العظم الذي عليه لحم والمرماتين المرماتين المرماة هي ما بين ضلعي الشاة يعني الضلعين بينهم اللحم الذي بينهم وحسنتين لحسنهما يعني لو كان في أكل وكذا وهي كان إجا أما للصلاة ما يأتي والحديث هذا دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية يعني مو أنه بعض الناس يصلي بعض لا عينا على كل واحد يجب أن يذهب إلى صلاة الجماعة لأنه إذا قام بها غيرهم وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سقطت عنهم العقوبة فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيخالف إليهم لأنهم لا يأتون إلى الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم قال بعض ممكن الكلام يكون حول المنافقين طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرونا المنافق وغير المنافق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل من لم يحضر الجماعة وإلى أن فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأبو العباس وقال به الظاهرية، بل أن الظاهرية جعلوه شرط لصحة الصلاة، قال الذي ما يصلي في جماعة فصلاته باطلة، لو صليت لحالك صلاتك باطلة، هكذا قالوا، ولكن لا دليل، لا دليل على هذا الأمر. وانتبهوا هنا، سبحان الله بارك الله فيكم، لو أخذنا مجرد أقوال أهل العلم هكذا مجرد من الدليل، لكان واحد أتوه قال داود الظاهري بهذا الكلام، الذي لا يصلي الجماعة فصلاته باطلة ولا صلاة له، لأنه هي شرط في الصلاة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب أبو العباس إلى أنها فرض كفاية، إلى أنها فرض كفاية. يعني هناك من قال بوجوبها فرض عين، انتبه، قال فرض عين مع كونها شرط للصلاة، شرط للصلاة. هذا قول من؟ قلنا قول داود الظاهري. فرض عين، عطاء، أحمد الأوزاعي، أبو ثور، ابن خزيمة. ثم بارك الله فيكم، هناك من قال أنها سنة مؤكدة مثل الأحناف ومذهب زيد، وهناك من قال أنها فرض كفاية كما ذكرنا الشافعية والكثير من الأحناف والكثير من المالكية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الآخر. أما بارك الله فيكم هذا الحديث ففيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة للرجال، لأنه لا يمكن بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالف إلى أقوام لا يحضرون الجماعة ليحرق عليهم بيوتهم ويكون الأمر سنة، هذه عقوبة. قالوا هو ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب حتى لو ما فعلها، وإنما يكفي الزجر الذي في هذا الأمر، الزجر اللي في هذا الأمر. قال أهل العلم لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال أنه في أطفال ونساء وليست واجبة عليهم جماعة فما يحرك. فبعضهم قال الحديث من باب الزجر، الحديث من باب الزجر، ولكن بارك الله فيكم الحديث وإن كان من باب الزجر فلا يكون، لا يخرج هذا المخرج، لا يخرج هذا المخرج. لماذا؟ لأن ابن أم مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد علمت ما بي وليس لي قائد، وإن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة. ابن أم مكتوم كان أعمى رضوان الله عليه، ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال صلى الله عليه وسلم أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال نعم. قال فاحضرها، يعني احضر الصلاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد بن خزيمة في رواية أتسمع الأذان، أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأتها ولو حبوا. والبخاري رحمه الله تعالى أطلق الوجوب عليها، وبوب البخاري وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. والذين قالوا أنها فرض كفاية، الذين قالوا فرض كفاية استخدموا نفس الأدلة التي استخدمها الذين قالوا بأنها فرض عين الجماعة، ولكن قال هناك صرف صلاة وجوب صلاة الجماعة على العين إلى وجوبها للكفاية، وقالوا هو حديث ابن عمر المذكور آنفا الذي ذكرناه في أول كلام، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. طبعا بارك الله فيكم هنا أيضا من استدل بالسنية على هذا الحديث أنها يعني مستحبة صلاة الجماعة. على كل، المسألة في صلاة الجماعة بارك الله فيكم كما ذكرت، المسألة في صلاة الجماعة فيها أقوال لأهل العلم. هناك إذن من يقول أنها فرض عين، وهناك من يقول أنها فرض كفاية، وهناك من يقول أنها سنة مستحبة، أنها سنة مستحبة. والظاهر والراجح أنها فرض عين، أنها فرض عين. طيب، هل هي فرض عين في المسجد أم أنها أيضا في المصلى؟ بارك الله فيكم. طبعا الصلاة في المسجد أفضل أفضل، ولكن صلاة الجماعة واجبة، والله تعالى أعلى وأعلم. كل من قال بغير ذلك عليه دليله. بارك الله فيكم. حديث غاي هندت زيبن زيستيش، غاي هندت زيبن زيستيش إس أين بفايز، إس أين بفايز von den Beweisen, die die Gelehrten natürlich erklärt haben und gegeben haben, dass das Gemeinschaftsgebet Pflichtgebet ist. Für jeden Mann. Für jeden Mann. Und hier, barakallahu fikum, ist das Hadith von Abu Huraira radhiyallahu anhu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bei demjenigen, der meine Hand oder der meine Seele in dessen Hand hat. Ich hätte befohlen, dass man Feuerholz sammelt, und dann hätte befohlen jemanden, der Adhan zu Adhan ruft oder Adhan ruft, und hätte jemanden befohlen, als Vorbeter zu machen, und dann gehe ich zu Leuten, zu Männern, die mit uns nicht beten, und ich hätte ihre Häuser verbrannt. Bei demjenigen, der meine Seele in dessen Hand hat, wenn einer von ihnen gewusst hat von einem Knochen und darauf gibt es Fleisch, oder dem Fleisch zwischen den Rippen von einem Schaf, wenn er davon gewusst hat, dann wäre er zum Isha-Gebet gekommen. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad s.a.w. schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seelen in dessen Hand hat, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet s.a.w. schwört, damit er uns sozusagen, damit er unsere Gedanken jetzt oder unser Gehirn sozusagen vorbereitet. Es gibt etwas jetzt, was kommt, was sehr wichtig ist. Und deshalb schwört der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte das so machen, dass man Holz sammelt, damit man Feuer zündet, und dass jemand zu Gebet ruft und jemand als Imam macht, und dann geht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Leuten, die das Gebet nicht, Gemeinschaftsgebet nicht mitmachen, und er hätte ihre Häuser verbrannt, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil sie zum Gebet nicht kommen. Diese Überlieferung ist für viele Gelehrten, wie zum Beispiel Ata al-Auza'i, Imam Ahmed, Abu Thawr, Ibn Khuzaima, Ibn al-Munzir, Ibn Hibban und andere sehr viele Gelehrten, dass es ein Beweis, dass Gemeinschaftsgebet Pflicht ist für jeden Mann. Wir reden hier von Männern, nicht von Frauen, nicht von den Kindern. Dass es Pflicht ist. Und bei Al-Zahiriya, bei Dawud al-Zahiri, der sagt, Gemeinschaftsgebet ist eine Bedingung für Richtigkeit des Gebetes überhaupt. Das heißt, wenn du nicht in Gemeinschaftsgebet betest, dann ist dein Gebet einzeln ungültig. Das ist natürlich beweislos. Es gibt dafür keinen Beweis. Und ihr merkt etwas, barakallahu fikum. Wenn wir das behaupten, wie manche Leute, und die sagen, ja, wenn ein Gelehrter etwas gesagt hat, dann nehme ich. Dann sagen wir ihm, hier, bitteschön. Viele Gelehrten haben das gesagt, nicht einer. Nehmen wir sowas? Sagt, nein, das ist ohne Beweis. Dann sagen wir dann, wieso denn behauptet man, ja, wenn ein Gelehrter das gesagt hat, dann fertig, Punkt. Nein, wir nehmen unsere Religion mit Beweisen. Und aufpassen, Barakallahu fikum. Gemeinschaftsgebet gibt es, wie ich schon erzählt habe, drei verschiedene Ansichten. Erstens, Pflicht für jeden Mann. Der Beweis dafür ist dieses Hadith und noch andere Hadithe. Ein Pflicht für die Gemeinschaft. Wenn eine Gruppe das macht, dann brauchen nicht alle zu machen. Und das sagen Schafiiten, viele von Ahnaf und von Malikiya. Viele Gelehrte. Und drittens, das wäre eine sichere Sunna oder eine empfehlenswerte Handlung, sicher. Und das sagt Abu Hanifa und Zayd, diese Ansicht haben sie gehabt. Die Gelehrten, die gesagt haben, das wäre keine Pflicht für jeden Mann, sie haben gesagt, ja, diese Hadithe, die sind in einer Art, das ist Al-Zajr. Das bedeutet, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt etwas und der Prophet Muhammad s.a.w. Übertreibt in Warnung, damit die Leute diese Sache, diese Handlung nicht verlassen. Damit sie das nicht so einfach sehen, sondern das ist wichtig, Salat al-Jama'ah. Und deshalb sagte der Prophet, weil er die Häuser nicht verbrannt hat. Aber das kann man hier nicht sagen, Barakallahu fikum, dass der Fall ist. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht gemacht hat, wie andere Gelehrten sagen, es gibt Frauen und Kinder und das Gebet für sie ist nicht Pflicht. Die anderen, die haben gesagt, Sunna, die haben natürlich das erste Hadith, was wir heute behandelt haben, und zwar, das Gemeinschaftsgebet ist besser als das einzelne Gebet 27 Mal oder 25 Mal. Sie haben gesagt, ja, es steht hier besser. Der hat nicht gesagt Pflicht, aber eigentlich, Barakallahu fikum, es gibt eine Regel in unserer Religion, dass wir alle Beweise nehmen, Al-Jam'u bayna an-Nusus heißt das, dass man alle Beweise nimmt und dass man kombiniert zwischen den Beweisen. Nicht so einfach, dass man nur ein Teil nimmt und alle anderen sozusagen Teile weglässt oder ein Hadith nimmt und die anderen wegnimmt. Deshalb, diese drei Ansichten sind von den Gelehrten. Aber diejenigen, die sagen, das ist Pflicht und das ist Wallahu ta'ala ala, die richtige Aussage oder Ansicht in diesem Sinne, außer dass du entschuldigt bist, ja, außer dass du eine Entschuldigung hast. Wir haben noch ein Hadith dafür genommen, und zwar Hadith von Abdullah ibn Maktum. Ibn Maktum war blind, Barakallahu fikum. Und er kam zum Propheten Muhammad s.a.w. Er sagte ihm, oh Prophet, du weißt, was ich habe, das heißt, ich bin blind. Und ich habe niemanden, der mir hilft und der bringt mich in die Moschee. Und zwischen mir und der Moschee gibt es Bäume und gibt es Garten und so weiter. Und ich kann allein nicht laufen. Deshalb brauche ich jemanden, der mir den Weg zeigt. Und ich habe nicht jede Zeit eine Person, die das macht. Der Prophet sagte ihm, hörst du Adhan oder in einer Überlieferung, hörst du Iqama? Der hat ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, dann musst du zum Gebet kommen, wenn du auch kriechend kommst. Wenn du kriechst, dann musst du kommen zum Gebet. Und das ist klar in diesem Zusammenhang da. Wallahu ta'ala ala wa ala. أما الحديث 68 بعد 300 وعن أبي هريرة كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا ولو حبوا واتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من أجر ومن خير لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا لأتوا إلى هاتين الصلاتين. أما صلاة العشاء لأنها في وقت الراحة والسكون في الليل، وأما صلاة الفجر لأنها في وقت النوم، لأنها في وقت النوم. صلاة العشاء باعتبار أنها في الليل فقليل من الناس من يراها، وصلاة الفجر باعتبار أنها كذلك في الليل، يعني في أول الفجر الصادق وكذا، فقليل من الناس يراه، فهي بعيدة عن مسألة الرياء. والمنافقون معلوم أنهم يراءون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى. أما المؤمن فهو الذي يحرص على الصلاة، وما تثقل عليه الصلاة، وإنما يحب الصلاة. لو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الأجر، لأتوهما إلى المسجد ولو حبوا، أي مشيا حبوا كحبو الصبي. قيل هو الزحف على الركب، يعني على يديه أو رجليه يأتيها الإنسان، وهذا حث بليغ على الإتيان إليهما، يعني إلى صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر. Das nächste Hadith. Das nächste Hadith. Was wir Barakallahu fikum erklären, das Hadith 368. Das auch von Abu Huraira, radhiyallahu alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Schwierigste vom Gebet bei den Heuchlern, ist das Schwierigste vom Gebet, das Isha-Gebet, und Frühgebet. Diese beiden Gebete sind am schwierigsten für die Heuchler. Und wenn sie gewusst hätten, was sie drin haben, das ist was diese Gebete von Lohn drin haben, dann wären sie zu diesen Gebeten gekommen, auch wenn sie kriechend zu diesen Gebeten kommen. Das war Al-Bukhari und Muslim. Warum diese zwei Gebete speziell hier? Weil die anderen Gebete, die werden verrichtet in einer Zeit, das ist hell. Mittag, Nachmittag und Abendgebet, das ist noch hell. Aber Frühgebet und Nachtgebet, ist dunkel und die Leute, die wollen ihre Ruhe haben, schlafen. Frühgebet, das ist die Zeit, dass man auch weiter schläft. Und in diesen Zeiten sehen die Leute die anderen wenig, weil das dunkel ist. Deshalb hier gibt es weniger Angeberei als normal. Als im normalen Fall. Aber die Heuchler, die geben an und sie haben diese Augendienerei. Und deshalb, wenn sie beten, dann beten diese Heuchler, damit sie nur zeigen, dass sie beten. Aber der Wirt, das ist für ihn schwer. Nur um zu zeigen, dass er betet, dass er nachts kommt in die Moschee und betet, oder früh aufsteht, damit er in die Moschee kommt. Und deshalb sind diese Gebete, die schwierigsten zwei Gebete, natürlich auf die Heuchler. Und wenn sie wussten, wenn diese Leute wüssten, was diese Gebete oder wie viel Ajr, wie viel Lohn diese Gebete haben, dann wären sie zu diesem Gebet gekommen, auch wenn sie auf ihren Händen und Füßen kommen, also wenn sie auch kriechend kommen. Warum? Weil es bezüglich dieser zwei Gebete sehr viele Hadithe gibt, dass es mit großem Lohn ist. Genug, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, diejenigen verkündet, denjenigen, die zum Gebeten in der Dunkelheit kommen, mit der völligen Licht am letzten Tag. Bashir al-Mashya'ina bil-Zulumat bin-Nur al-Tammi Yawm al-Qiyamah, Ukma qan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass es sehr wichtig und dass es sehr sozusagen gefordert, dass man zum Gebet geht und dass man nicht wie die Heuchler macht, dass die Heuchler Frühgebet oder Nachtsgebet verlassen, weil das für sie schwer ist. Allah Ta'ala ala. التاسع والستين بعد الثلاثمائة كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم في رواية البخاري هل تسمع الأذان قال نعم قال فاحضرها فأتها ولو حبوا يعني ولو تحبي وكذلك هذا عند أبي داود عند الإمام أحمد هل تسمع الإقامة الرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم رضوان الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لي قائد ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تأتي المسجد فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الساعد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه مرة أخرى فدعوه فرجع فقال له هل تسمع الإقامة أو هل تسمع النداء للصلاة قال نعم قال فأجب يعني أولا كان في رخصة أنه ما يستطيع ما له قائد يأتي به المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن ما يأتي ولكن فيما بعد صارت المسألة بسمع النداء يعني إذا ما سمع يفهم من ذلك إذا ما سمع النداء ما يأتي ليس عليه أن يأتي المسجد أو يأتي الصلاة فيصلي أما مع النداء فصارت مسألة أخرى إذا سمع النداء فقال له فأتيها ولو حبوا يعني فأتيها ولو أنك تحبو حبو الصبي ولكن يجب عليك أن تأتيها فهنا بارك الله فيكم هذا الحديث قيد الأحاديث الأخرى قيدها ولكن هنا طبعا آتي لمسألة مهمة بالنسبة لنا في هذه البلاد ألا وهي نحن أصلا ما نسمع النداء انتبه لأنه قد تسأل أنت أحد الأخوة قد تسأله تطرح عليه السؤال هل تجب صلاة الجماعة فقل لا إلا إذا سمعت النداء إلا إذا سمعت النداء طيب هنا نحن ما نسمع أصلا النداء إذن لا تجب أصلا هذا بارك الله فيكم يكون في البلد الذي فيه النداء مرخص له ومسموع أما في مثل هذه البلاد في أوروبا أو في أمريكا أو في غير مكان النداء ما تسمعه فهذا يرجع فيه إلى الأصل يرجع فيه إلى الأصل إلى ما قبل النداء في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة ما كان ينادى إلى الصلاة وكان الصحابة يجتمعون ينتظرون الصلاة حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيصلي فعبد الله بن زيد رضوان الله عليه رأى في المنام أنه أتاه آتي وقال له قل الله أكبر الله أكبر فقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا طيب فقال له علمها بلال فإنه عند منك صوتا وبذلك بدأ الأذان طب قبل الأذان مثل حالنا اليوم ما في أذان نجتمع للصلاة في المسجد كما ذكرت هناك من يقول صلاة الجماعة واجب عين واجب كفاية أو فرض عين فرض كفاية وهناك من يقول أنها سنة مؤكدة، ولكن والله تعالى أعلم. الصلاة لهذين الحديثين، حديث الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للأعمى الذي لا يجد قائدا له يقوده إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد يحرق على الناس بيوتهم حتى لو كان للزجر. قال وما فعل، إنما هو للزجر. للزجر على ماذا؟ على سنة. هل يزجر على سنة مستحبة؟ ما يزجر على سنة مستحبة أصلا. ففي هذه البلاد بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، ما ينتظر أن يسمع الأذان، وإنما يأتي الناس لمعرفة أوقات الصلاة. والله تعالى أعلم. أعفن أبي هريرة رضوان الله عليه ببليفة. أبو هريرة رضوان الله عليه ساكته. Ein Mann, ein blinder Mann, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe niemanden, der mich zum Gebet bringt. Ich habe niemanden, der mich zum Gebet bringt. Die Moschee. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu ihm Erlaubnis, Befreiung gegeben, dass er nicht in die Moschee kommt, damit er betet. Als der Mann weg war, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gerufen. Der Prophet sagte ihm, hörst du den Ruf zum Gebet? Der Mann sagte, ja. Der Prophet sagte, dann musst du erwidern. Was bedeutet, musst du erwidern? Das bedeutet, du musst zum Gebet kommen, weil im Ruf steht, Hayya ala salah, komm zum Gebet. Sagte, du musst das annehmen. Du musst diesen Ruf zum Gebet einnehmen und du musst zum Gebet. Das war Muslim. Der Mann ist Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum. Er war einer von den Leuten, die Adhan gemacht haben in der Moschee. Und er war blind, aber Radwallah alayhi. Abdullah ibn Maktum kam zum Propheten, der sagte ihm, ich bin blind und zwischen meinem Haus und der Moschee gibt es viele Bäume und es gibt Gärten und sowas. Das ist sehr schwer, allein, wenn ich niemanden habe, zur Moschee zu kommen. Habe ich Entschuldigung, dass ich so, oder er hat von ihm verlangt, gibst du mir Befreiung? Der Prophet sagte ihm, ja, du brauchst nicht zum Gebet zu kommen. Der Mann, Abdullah Maktum, ist weggegangen. Der Prophet sagte, der Mann, der gerade nach Gebet gefragt hat, wo ist er? Und sagte, deswegen, er hat gesagt, ruft ihn. Der kam zurück. Der Prophet sagte ihm, hörst du Al-Iqama oder Al-Adhan, den Ruf zum Gebet? Der sagte, ja. Der sagte ihm dann, du musst zum Gebet kommen, wenn du auch kriechend kommst. Oder in die Moschee. Du musst in die Moschee kommen, wenn du auch kriechend kommst. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, ein Beweis für diejenigen, die sagen, Gemeinschaftsgebet ist Pflicht. Aber hier gibt es eine zusätzliche Information. Und zwar, der hat ihm gesagt, hörst du den Ruf? Das heißt, man kann so verstehen, wenn man den Ruf nicht hört, dann braucht man nicht unbedingt zum Gebet zu kommen. Ja. Wir haben gesagt, manche Leute, manche Gelehrten, Entschuldigung, sagen Pflicht, andere sagen eine Pflicht für die Gemeinschaft, nicht für jede Person, und eine dritte sagen Sunnah. Ja, aber was sagen wir in unserer Zeit oder in diesem Land? Wir wissen genau, dass wir hier keinen Gebetsruf haben. Wir dürfen nicht zum Gebet rufen. Und wenn wir auch zum Gebet rufen, dann werden wir das nicht hören. Sowieso werden wir nicht hören. Das bedeutet, die Sache bleibt, wir werden alle keinen Ruf hören. Das heißt, brauchen wir überhaupt nicht zum Gebet zu kommen in die Moschee? Keiner wird sowas sagen. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte die Lage auch verstehen und wissen, wie die Leute leben. Heute hier in diesem Land haben wir die gleiche Situation, dass Sahaba in Medina am Anfang, als sie keinen Gebetsruf gehabt haben. Damals war es so, als der Prophet nach Medina kam. اسكاب اسكاب كان اذان اسكاب كان الله اكبر الله قام اسني Sie haben die das gemacht. Sie haben sich versammelt. Und sie haben gewartet, bis der Prophet Muhammad s.a.w. gekommen ist. Und jetzt sagt ihr die. Abdullah ibn Sayyid, ein Sahabi, Abdullah alayhi, hat geträumt, dass jemand zu ihm gekommen ist. Und er hat ihm gesagt, wenn du zum Gebet rufen willst, dann am besten rufst du mit diesen Wörtern. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, al-Athar. Dann kam Abdullah ibn Zayd zum Propheten. Da hat ihm gesagt, ich habe so geträumt. Da hat ihm gesagt, das ist gut, was du geträumt hast. Bring das Bilal bei, weil Bilal schönere, angenehmere oder schönere oder stärkere Stimme als deine Stimme hat. Dann hat Bilal das gelernt und er hat zum Gebet gerufen. Das heißt, für uns gilt diese Regel. Wir wissen, wann das Gebet ungefähr ist, dann kommen wir und warten wir auf das Gebet, weil wir sowieso keinen Gebetsruf hier in diesem Land haben. Nicht, dass jemand euch sagt, ja, wenn ihr Gebetsruf nicht hört, dann braucht ihr nicht zum Gebet nicht zu kommen. Da brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen keine Moschee mehr. Weil warum ist Moschee? Da haben wir auch Gebet beten. Und wenn wir den Ruf nicht hören, dann kommt keiner zum Gebet, dann brauchen wir keine Moschee. Und man sollte auch die Lage und die Situation verstehen, wenn man eine Antwort gibt. Al-Hadith Al-Sab'in Ba'd Al-Thalathmiyya Wa'an Ibn Abbas Radiyallahu anhu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal Man sami'an nida Falam ya'ti Fala salata lah Illa min uzru رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه والحديث في صحيح الجامع يعني الإنسان إذا كان عنده عذر مثل الخوف أو المرض عنده عذر بعيد ما يستطيع يأتي حصر فهذا ما عليه صلاة جماعة لأنه معذور أما إن لم يكن معذورا فهذا عليه صلاة الجماعة وفي هذا بارك الله فيكم تقييد بسمع النداء انتبهوا قال من سمع النداء فلم يأتي يعني واحد سمع الله أكبر الله أكبر وما أتى شو عذرك أنا مسافر ما علي أو أنا في خوف في عدو متربص له إلى ذلك أو برد شديد أو مطر شديد أو هو أكل بصل توم بصل مو لك الواحد يروح يأكل توم بصل يقول والله ما فيني راح المسجد ما هذا فلا تأتي المسجد إذن بارك الله فيكم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الكراث والبصل والثوم أن الذي أكل الكراث والبصل والثوم فلا يأتي الجماعة هذا لا يعني أنه الإنسان يأكلها قاصدا هنا مثلا فما ما كان قاصدا أما هو بنية يقول لك يلا خلينا نأكل بصل بحيث أنني ما أتي الجماعة فنسأل الله السلامة هذا يعتبر آثم لأنه ما يسقط العذر أما قوله لا صلاة له أي لا صلاة تامة لا صلاة تامة لا صلاة كاملة عفوا يعني أجر الصلاة لا يكون كاملا لا يكون كاملا هذا نقص الأجر وليس أن الصلاة بطلت تبيه بارك الله فيكم حديث غامض الزبسي ابن عباس رضي الله عليه sagte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wer den Gebetsruf hört und nicht kommt das wird zum Gebet dann hat kein Gebet außer dass man entschuldigt ist außer mit Entschuldigung das ist bei Ibn Majah Ad-Darqutni Ibn Hibban und Al-Hakim die haben das überliefert was bedeutet dieses Hadith Das heißt, wenn jemand den Gebetsruf hört, für uns, wir hören das nicht sowieso in diesem Land. Aber wenn du den Gebet angenommen, du bist neben der Moschee und du hörst Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann musst du zum Gebet kommen. Du musst zum Gebet. Wenn du das nicht machst, dann, فَلَا صَلَاتَ لَهُ sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, das bedeutet, der Lohn deines Gebetes ist weniger. Nicht, dass du kein Gebet hast, das bedeutet, dein Gebet ist ungültig, nein. Sondern der Lohn ist weniger, Wallahu ta'ala alam. Es gibt natürlich andere Entschuldigungen, wie zum Beispiel, wenn das stark regnet, dass man nicht rauskommen kann, wenn das so kalt ist. Wenn jemand Zwiebel oder Knoblauch gegessen hat und dann da riecht man nach Zwiebel, Knoblauch, da kommt man nicht so gewiss. Aber das heißt nicht, dass jemand absichtlich Knoblauch und Zwiebel isst, da sagt man, ja, ich habe das gegessen, deshalb kann ich nicht zum Gebet. Aha. Das, wenn man sowas macht, dann hat man eine Sünde begangen, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befahren. Al-Hadith al-Akhir, barakallahu fikum, lihada al-Yawm. Mata al-Sala? عشرة وعشرة نحن نصلي بعد خمسة وعادة بعد خمس دقائق يلا خير. عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. كان قد صليا في السفر فوصلا المسجد فكانوا يصلون الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لماذا لم تصليا؟ قال صلينا في الرحال يعني صلينا في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت ولو أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة كل الصلوات. طبعا بعض أهل العلم قالوا لا أي صلاة المغرب وصلاة الفجر لا، ولكن هذا لا دليل عليه، إنما في أي صلاة إذا كان الإنسان قد صلى انتبهوا هذا خاص بالمسجد، هذا خاص في المسجد مو خاص بغير المسجد. يعني لو ذهب إلى بيته، لو كان في البيت والناس قد صلوا ودخل عليهم ورأهم يصلوا الجماعة فلا يصلي معهم، أما لو كان في المسجد فعليه أن يصلي معهم. والله تعالى أعلى وأعلم. حتى ولو كان قد صلى، طب قال أهل العلم أي وحدة تحسب له، الأولى أم الثانية؟ بغض النظر الأولى أو الثانية، المهم الحكم الشرعي في هذه القضية. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أمسلمان أنتما؟ مسلمان أنتم؟ قال صلينا في رحالنا. قال حتى لو صليت في رحالك إذا أدركت الإمام، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. حديث غامدة عن زبسيش يزيد بن الأسود رضوان الله عليه اتسيلت دس ام دم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم فريق جبيت جبيتت هاد قالت دم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم سو اند جبيتت هاد دان هات ايه زواي personen gesehen sie saßen دان زاكت دم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم holt mir diese zwei personen die kamen und ihre schultern sie haben gezittert vor angst ich meine was wird er mit ihnen machen. Er hat ihm gesagt, warum habt ihr mit uns nicht gebetet? Oder was hat euch verhindert, mit uns zu beten? Da haben sie gesagt, wir waren auf der Reise und wir haben gebetet. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, macht sowas nicht mehr. Wenn ihr auch gebetet habt auf der Reise und ihr kommt und ihr erreicht die Moschee und der Imam hat noch nicht gebetet, dann betet mit ihm. Dieses Gebet ist für euch ein zusätzliches, ein Nafila, ein freiwilliges Gebet. Das wird angenommen. Du hast gebetet auf der Reise und du kommst in die Moschee und du siehst die Leute beten. Dann darfst du nicht das Gebet verlassen und sitzen zum Beispiel. Nein, du musst mitbeten, weil der Prophet Muhammad s.a.w. damit befohlen hat. Und du bekommst dafür Lohn. Du bekommst dafür Lohn und Ajr, wenn du betest. La tajlis hadhihi al-jalsa. Du bekommst dafür Lohn. Und deshalb versuchst du das zu machen. Das gilt nur für die Moschee. Das gilt nur für die Moschee oder Gemeinschaftsgebet. Aber andere Gebete nicht. Das heißt, angenommen, du kommst von der Reise und du siehst, dass ein paar Brüder zusammen beten, aber nicht in der Moschee. Oder die beten draußen, Gartenstück, oder zum Beispiel, die beten auf der Straße. Dann brauchst du nicht mitzubeten. Aber wenn du kommst und du findest, dass die Leute in der Moschee, dass sie Imam beten, dann betest du mit, wenn du auch schon gebetet hast. Das ist sehr wichtig. Weil viele Leute das nicht wissen. Ne? Viele Leute wissen sowas nicht. Manche Gelehrten haben gesagt, ja, das gilt nur für Dhuhr und Asr Gebet oder für Dhuhr Gebet und Isha Gebet. Das stimmt nicht. Das gilt für alle Gebete. Es gibt keinen Beweis, dass das nur für ein Gebet gilt. Für alle Gebete. Wenn du auch schon gebetet hast. Aber die Gelehrten haben diskutiert, welches Gebet wird als Gemeinschaftsgebet angerechnet. Was man zum Beispiel auf der Reise gebetet hat oder was man in der Moschee gebetet hat. Ist uns egal eigentlich, ob das oder das. Hauptsächlich, der hat gebetet und er hat das, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, praktiziert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Das heißt, wir haben heute das Hadith 371, barakallahu fikum. Wir haben 64 bis 71. Und zwar, الأحاديث التي تكلمنا عليها اليوم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة أو ب 25 درجة. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر أن يحتطب وأن يعم أحد المسلمين الناس وأن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوته، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا، والرجل الأعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله عليه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرخص له أن لا يأتي الصلاة، فقال له إذا سمعت النداء فأجب، والذي يسمع النداء لا صلاة له إن لم يجب النداء، أي صلاته غير تامة أو غير كاملة. والحكم الأخير الذي تعلمناه هو إذا صلى الإنسان في رحله أو في بيته ثم دخل المسجد فوجد الإمام يصلي فعليه أن يصلي مع الإمام ولا يترك، يقول خلاص أنا صليت، هذا ما يجوز. بارك الله فيكم. بس في هوت جليان تهابن اسمال das Gemeinschaftsgebet ist besser als das Einzelgebet 27 Mal oder 25 Mal. Dann haben wir die Beweise, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist für die Männer von Muslimen. Das ist Pflicht. Und zwar das Hadith ist, der Prophet Muhammad s.a.w. hätte befohlen, dass Feuerholz gesammelt wird und hätte jemandem befohlen, Imam zu machen und wäre zu Leuten gegangen, die nicht Gemeinschaftsgebet mitmachen, und er hätte ihre Häuser verbrannt. Dann haben wir über die schwierigsten Gebete für Al-Munafiqin gesprochen, für die Heuchler, und die schwierigsten Gebete, die sind Isha-Gebet, Nachtsgebet und Frühgebet. Dann barakallahu fikum, Hadith von Abdullah bin Maktoum, der war blind. Der kam zum Propheten und hat ihm gesagt, ich habe niemanden, der mich immer zur Moschee bringt, habe ich Entschuldigung, wenn ich zum Gebet nicht komme. Der Prophet sagte ihm, wenn du den Ruf zum Gebet hörst, dann hast du nicht. Du musst kommen. Und dann haben wir das wird, wenn man keine Entschuldigung hat und man kommt nicht zum Gemeinschaftsgebet, dann hat man eine Sünde begangen. Wenn jemand auch auf der Reise gebetet hat, oder zu Hause zum Beispiel, und da ist man in die Moschee gekommen und da hat man gesehen, dass die Leute das gleiche Gebet beten, was man schon gebetet hat, dann muss man daran teilnehmen, an Gemeinschaftsgebet und mitbeten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallima kathira. Morgen, inshallah, barakallahu fikum, treffen wir uns im Koranunterricht. Wir machen weiter mit den Eigenschaften der Buchstaben und wir rezitieren weiter von Surat al-Nahl. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Dhakkirkum barakallahu fikum ghadan. Dars al-Quran, inshallah, nitakallam an sifat al-huruf. Nukmil wa naqra min Surat al-Nahl.